Das, was wir Geschmack nennen, ist deshalb vor allem ein Zeugnis davon, wie gut oder schlecht ein Individuum die Rollenbilder seiner Gruppe reproduziert. Und als geschmacklos gelten dann eben die Leute, deren Uniform die Kleidung eines Arbeitslosen ist. Hosen von Kick, Hemd von Taco, Pullover von Lidl, Frisuren, die nicht nach Stylist aussehen, sondern nach einer stumpfen Schere. Arbeitslose haben kein Geld, um sich Sachen zu kaufen, die als geschmackvoll gelten. Umgekehrt könnte nichts, was sie tragen, als geschmackvoll gelten, weil ja alles, was billig ist, automatisch als geschmacklos gilt, da es von armen Leuten getragen wird. Zugleich wird die Kleidungsordnung armer Leute, also das, was als ihre Uniform erwartet wird und woran sich die Hersteller billiger Kleidung orientieren, nicht von ihnen selbst gestaltet, sondern von denen, die in unserer Gesellschaft für das Ästhetische zuständig sind. Medien, Prominente, Künstler.